Und auf Knopfdruck können sie sogar singen. Du warst als Kind schon immer brav, du hast nie was angestellt, deine Eltern hatten dich lieb. Es gab niemals Streit und es gab niemals Stress, nein, es gab niemals Krieg. Als du in die Schule kamst, hast du jeden Tag gelernt, du hattest gute Noten. Es gab eigentlich keinen Grund, dir etwas zu verbieten und so hat man dir nichts verboten. Du gingst nie auf Partys, du warst niemals weg, du warst auf keinem Fest zu sehen. Du hast nicht geraucht und nicht gesoffen, du wolltest nur zur Schule gehen. Was hast du jetzt von deinem Leben? Was hast du erreicht? Hast du echte Freunde oder nur deine Eltern? Dein kleines Zimmer ist dein Reich. Du lebst streng nach dem Gesetz, weil du denkst, das wäre gut, doch erreicht hast du dadurch nichts. Deine Eltern sind stolz auf dich, du bist der Hochrechnung, doch du hast kein Gesicht. Einen Job zu finden macht er sich auch gar nicht mehr beschwer, das Zeugnis war auch voll mit Einsam. Im Beruf siehst du schon auf, jetzt bist du ein hohes Tier, deine Ideen können jeden begeistern. Daneben ist die Arbeit, die bringt Geld. Du kannst dich eigentlich nicht beschweren. Dir fehlt es an nichts, du lebst wunderbar, aber keiner hat dich gern. Was hast du jetzt von deinem Leben? Was hast du erreicht? Hast du echte Freunde oder nur deine Eltern? Deine eigene Wohnung ist dein Reich. Jetzt bist du blöd und arrogant, denn du bist ja super toll, doch Freunde hast du nicht. Man lästert über dich und man wünscht dir auf den Tod, du verhältst dich widerlich. Du bist ganz allein, Freunde kann man sich nicht kaufen, das hast du jetzt erkannt. Jetzt hast du endlich bemerkt, dass dein Leben sinnlos ist, du bist den falschen Weg entlang gerannt. Liebe ist nicht käuflich, deine Eltern sind nicht mehr. Dein Leben wird dir jetzt zu dumm. Du bist verzweifelt und greifst zum Strick. Du hängst dich auf, du bringst dich um. Was hattest du von deinem Leben? Hast du denn was erreicht? Hattest du Freunde oder nur dich selber? Jetzt lebst du bald im Himmelreich. Das ist das Fazit von deinem Leben. Viel Kohle, doch nicht deinen Freund. Jetzt hast du bezahlt, der Preis war dein Leben. Du hast so einiges versäumt. Was hattest du von deinem Leben? Hast du denn was erreicht? Hattest du Freunde oder nur dich selber? Jetzt lebst du bald im Himmelreich. Was hattest du von deinem Leben? Hast du denn was erreicht? Hattest du Freunde oder nur dich selber? Jetzt lebst du bald im Himmelreich.